Der Cid und die Fee von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Als durch Cartagenas Pforten siegreich ritt der greise Cid, nahte Theodat, der fromme Bischof von Valladolid. Schön ist, wessen Stirn die Ehre, wessen Haupt der Lorbeer schmückt. Schöner, wer in sanfter Demut sich vor Christi Kreuze bückt. Im Spital der Johanniter liegt ein sterbenskranker Mann, der, bevor er dich gesehen, nicht in Frieden scheiden kann. Seine sündige Seele foltern Reue und Gewissensnot. Ein Geständnis dir zu beichten, heischt er vor dem nahen Tod. Seine Ritter, seine Edlen ließ der Feldherr allzumal und begab sich nach dem Kloster St. Johann ins Hospital. Mühsam hob der Sterbenskranke sein vergrämtes Angesicht. »Herr, erkennt ihr Don Alonso, euren ältesten Bruder, nicht? Unwert des erlauchten Namens, der von Heldennamen stammt, meidig zitternd euer Antlitz, dessen Adel mich verdammt. 60 Jahre sind verflossen, eine lange Bußezeit, seit ein schändliches Verbrechen mich der Sünde hat geweiht. In der Wiege lagt ihr schlummernd, wie ein Engel schön und rein. Leis auf Silberflügeln schwebte eine gute Fee herein. Legt ein Dutzend Zauberzweiglein neben eure Lagerstatt, fügte zu dem vollen Dutzend noch ein überschüssig Blatt. Euren Lebensweg zu segnen, hatte gnädig sie geglaubt. Weh, von meinen Schurkenhänden war die Spende euch geraubt. Trug doch weder Glück noch Segen, weder Ehr und Ruhm davon. Eitel Reu und Seelenfolter und Verachtung war mein Lohn. Glaube keiner, dass erschlichene Himmelsgabe ihm gedeiht. Redet nun, erhabener Bruder, redet, ob ihr mir verzeiht. Schweigend durch das Fenster blickte jener in die Gartenflur, fernhin mit bewegtem Herzen folgend der Erinnerungsspur. Endlich öffnet er die Lippen. »Bruder«, hub er angedämpft, »hab im Leben viel gelitten, viel entbehrt und viel gekämpft. Hab als Mann es ausgefochten und geduldet als ein Christ. Die gestohlenen Wunderzweiglein hab ich wahrlich nie vermisst. Doch das kleine Zusatzblättlein, das im Gnadenübermaß zu dem anderen Wünschelsegen mir die güt'ge Patin maß, die Anis-Sonnenzucker, der mir zugesprochen ward, diesen auch mir zu entwenden, das, mein Bruder, das war hart. Haben's übrigens verwunden, wollen drum zufrieden sein. Jeder Bach verliert ein Tröpflein, jede Spinne lässt ein Bein. Stirb drum selig, Don Alonso, fliege fröhlich Himmel an. Hab auch ohne Feenbeistand manches Tüchtige getan.« Ende von Der Cid und die Fee, aufgenommen von Dom Bombadil.